Zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete fand am 11. Juli im genossenschaftlichen Gemüsebaubetrieb Zhangchun im Stadtbezirk Shandong, Stadt Pyongyang, eine Veranstaltung der landwirtschaftlichen Werktätigen und der Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas statt. Daran nahmen teil die Funktionäre des betreffenden Bereiches, die leitenden Mitarbeiter und die Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas sowie die Bauern. Auf der Veranstaltung brachten die Redner dem Genossen Kim Jong-un, der das Heimatland in eine würdevolle Atommacht mit der modernsten interkontinentalen ballistischen Rakete verwandelte, in Widerspiegelung der Treuergebenheit der landwirtschaftlichen Werktätigen und der Mitglieder des Landwirtschaftsverbandes des ganzen Landes, den größten Ruhm und herzlichen Dank dar.